Hallo und zum 41. Mal heißt es herzlich willkommen bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Münster. Wie immer mit mir, dem Hoaxmaster Alexander und meiner wunderbaren Frau, der Hoax-Mysterious Alexa. Hello. Ja, oh, Donner, bitte. Ja. Wir machen heute eine ganz, ganz kurze Einleitung, weil wir ja nach dem neuen Segment der letzten Woche, Hoaxilla on Tour, das zweite neue Segment einfließen lassen werden, das Hoaxilla Interview. Aber nicht, dass ihr denkt, das gibt jetzt jede Woche irgendwie ein Interview oder ein Hoaxilla on Tour. Nicht verwöhnt sein. Nee, das ergab sich aber so. Ja, genau. Denn wir hatten ja angekündigt, wenn jemand unterwegs ist und was Interessantes sieht, dann kann er das in unserer Sendung berichten. Mhm. Und der Sebastian Bartoschek, auch ein Group-Mitglied und Journalist. Bevor wir das Interview einspielen, werfe ich jetzt einfach mal ein Wort in den Raum. Mal gucken, ob ihr das versteht. Die Neuheiden. Ja, genau. Damit kann ich meinen Mann herrlich verwirren. Der war nämlich, der Sebastian Bartoschek, auf einer Konferenz der Heiden, der Paganisten, also der Nichtgläubigen. Sehr schön erklärt. Ja, und man sagte auch offensichtlich Neuheiden zu. Und wenn man den Kontext nicht hat, verstehen wir mal Neuheiden. Und das war mein Problem auch während des Interviews, jetzt kann ich es ja zugeben. Und der Sebastian wird mal so ein bisschen berichten, was so auf einer Pagan International Conference stattfindet. Und das werden wir uns erstmal anhören und dann gehen wir natürlich wieder ganz normal zum Tageswerk über und es gibt dann natürlich wie immer eine Story der Woche. Wobei wir ja diesmal mit dem Thema der Woche auf furchtbare Probleme gestoßen sind. Man könnte fast meinen, es ist verflucht. Ja, ja. Aber das machen wir nachher. Genau. Dann machen wir jetzt erstmal das Interview mit Sebastian. Hoaxilla Interview. Ja, hallo, wir haben heute einen wunderbaren Gast in unserer Sendung, Sebastian Bartoschek, Psychologe, was mich persönlich ja sehr freut. Sebastian, du warst unterwegs, aber vielleicht stellst du dich mal kurz erstmal unseren Hörern mit ein paar Worten vor. Ja, sehr gerne. Mein Name ist Sebastian Bartoschek. Ich bin, wie du richtig sagtest, Psychologe, aber eben nicht nur Psychologe, sondern auch freier Journalist und Mitglied der GWUP. Und eben für diese, also für die Verbandszeitschrift, war ich vor 2 Wochen auf der Pagan Federation International Konferenz in Deutschland, einem Treffen von Neuheiden. Mhm. Genau, das war ja auch der Grund. Du hattest das bekannt gegeben, dass du da hinfährst. Und wir hatten ja gerade für uns überlegt, in unserer Sendung so ein Segment zu machen, wo Skeptiker von interessanten Anlässen mal berichten, was sie dort so erlebt haben. Und da haben wir gedacht, wir fragen dich doch mal gleich, ob du bereit bist. Und das war's natürlich. Was kannst du uns denn über den Ablauf der Veranstaltung so sagen? Was hat da so stattgefunden? Genau, also ich muss gestehen, also wenn ich das höre, ich finde das interessant, so allein schon vom Klang her, Pagan Federation International Konferenz, aber ich kann mir wenig drunter vorstellen. Wie war das so? Oder? Ja, genau so ging es mir zuerst auch, habe mich erstmal grob informiert, was das ist, stellte fest, Pagan, das sind also Paganisten, Neuheiden und bin also hingefahren mit der Erwartung, das wird total freaky. Und wurde morgens erst einmal auch nicht enttäuscht. Es ging um 10 Uhr los mit einem Eröffnungsritual, wo dann die bis dahin anwesenden 70 Paganisten in einem Raum sich kreisrund aufstellten. In der Mitte stand ein Altar mit 2 Pflänzchen, in der Mitte eine Kerze, ein Priester und eine Priesterin. Alle barfuß, diese Offiziellen, kamen da in die Mitte und ja, dann ging's los. Dann wurde also die verschiedenen Himmelsrichtungen wurden angerufen in verschiedenen Sprachen. Wir fassten uns an den Händen, Energien sollten sich verbreiten, den Priester sollte der Gott Apollon fahren, in die Priesterin die Göttin Aphrodite. Wir kriegten Kerzen, die wir auch behalten durften, was ganz nett ist. Also ich habe eine Kerze mitgenommen und die wurden dann angezündet, am Ende dann noch so ein bisschen Kapitalismuskritik, also dass es schlimm ist, was in Japan gelaufen ist, dass es mit Profitstreben zu tun hat. Energie wurde nach Japan geschickt und ich dachte mir, okay, das wird jetzt heute hier total freaky. Klingt so. Ja, andererseits so im Nachhinein stellte ich fest, naja, viel freakier ist, glaube ich, für jemanden, der nie in der katholischen Messe war, eine katholische Messe auch nicht. Nee, das stimmt, also es gab Wechselgesänge, Immerhin gibt es in der katholischen Messe dann noch diesen Zauberpunkt mit der Wandlung von Brot zu Leib. Damit konnten die nicht dienen. Also ganz profan wurden die Kerzen da mit einem Feuerzeug angezündet. Da hatte ich auch Ja. mehr Effekthascherei gehofft. Naja, auf jeden Fall, das war dann gegessen. Und ich dachte, okay, jetzt redest du mal mit all diesen Leuten. Und dann kam eine große Ernüchterung, denn die waren eigentlich relativ normal, relativ insofern, als dass zum Beispiel der Begriff Esoteriker, von dem ich erwartet hatte, dass der eigentlich dort positiv besetzt sein musste, Ja. Schimpfwort bei denen ist. Das ist auch so eine Sache, das finde ich echt faszinierend. Das wundert Ja. mich. Ja. Ja, also für die ist es so, ein Esoteriker ist jemand, wie die selbst mehrfach sagten, die frustrierte Hausfrau, die irgendwie so ein bisschen was für ihr Leben braucht, ne? Aha. Zur Zur Selbstverwirklichung, Selbstverwirklichung genau, genau, ne? Und die meisten, also ich sag mal so 3/4 der Leute, die da waren, sehen eben in ihrem Paganismus einfach einen anderen Glauben, ne? Ja, Nicht diesem okay. sehr klar abgegrenzt von diesem christlichen oder von monotheistischen Gottheiten an sich. Und man merkt auch vielen, vielen an, so eine Frustration eben über das christliche Umfeld. Und in den Gesprächen allerdings muss man sagen, waren sehr viele sehr bodenständig. Ich habe mich hauptsächlich mit den Händlern unterhalten. Die waren eigentlich sehr klar unterwegs, haben alle natürlich so ihre persönliche Erfahrung gehabt, ab der sie sich dann als Paganisten bezeichneten, verkauften aber eben da so ihre Bücher, ihre Ja, genau, ich wollte gerade Anhänger. fragen, was waren das so für Händler, die da so aufschlugen? Also das war eine recht große Bandbreite. Das fing eigentlich, oder nein, die meisten Händler verkauften Bücher. Das war, sag ich mal, so der Grundstock, den fast alle verkaufen. Das waren, muss man eben kurz rechnen, das werden so 12 Händler gewesen sein, 12 Stände. Oh, das ist viel, Ne? hätte ich nicht gedacht. Ja, die meisten verkauften eben Bücher verschiedener Couleur, dann ein Stand mit Konfitüre und Räucherstäbchen. Ja, wobei die Dame da sehr seltsam, naja, wie auch immer, war dann ein Stand von einem hermetischen Orden. Also die verkauften da ihre Schulungsunterlagen und so weiter. Aha. Also die Kleidung war dann genau das, wie man sich dann leider doch so ESO-Leute vorstellt. Das war sehr viel in Erdfarben, in Pastellfarben gehalten Ja. und Einklang mit der Natur. Das war schon Und so sehr eher so lange ja. Gewänder oder wie? Genau, lange Gewänder. Ein Stand stach da allerdings raus, was Kleidung angeht, wobei die auch mit am entspanntesten waren. Die verkauften nämlich schlicht und ergreifend Kapuzenpullis mit dem Symbol des Druidenordens. Ne? Das sind da so drei Punkte und dann drunter dann so wie drei Lichtstrahlen, die da rausfahren. Wobei das für mich die größte Überraschung war, sie war nämlich Verhaltenstherapeutin, also auch Psychologin. Und er, ehemaliger Religionsstudent, der sich dem dann abgewandt hat und jetzt sein Geld eben mit paganistischen Verkaufsmaterialien macht. Ne? Das war so die ungefähre Bandbreite, wobei die Bücher sehr unterschiedlich waren. Ne? Ja, was meinst du denn? Ist das denn eine in sich geschlossene Gruppe von Leuten, die da jetzt unterwegs war? Du hast gerade schon gesagt, so ein bisschen haben sie sich untereinander auch schon versucht abzugrenzen. Kann man irgendwie über einen Kamm scheren, was so diese Paganisten vereint und was sie dann doch in sich unterscheidet? Also ich habe das Gefühl, was sie eint, ist die Ablehnung von monotheistischen Glaubenssystemen. Das eint sie. In allen anderen Aspekten oder in vielen anderen Aspekten sind sie sehr divergent und teilweise im direkten Widerspruch zueinander. Also das, was die eine da beispielsweise dann verkaufte, sagte mir dann der andere hinter vorgehaltener Hand, naja, die ist ja eh so ein bisschen seltsam, ne? Genau diese Bandbreite müsse man halt aushalten. Das sei eben dieses Leben und Leben lassen. Auch wenn das natürlich dazu führt, dass man unheimlich übereinander lästere und herziehe. Aber so sei das halt in dieser kleinen Szene, ne? Das finde ich interessant, aber so richtige Konflikte waren da nicht zu spüren wahrscheinlich, ne? Also was heißt Nur zu spüren? so. Es ist jetzt keiner losgegangen und hat den anderen am Stand verflucht, weil der so Mist verkauft oder so. Aber wenn du mit den Leuten geredet hast, die haben schon sehr deutlich übereinander hergezogen. Es war jetzt also schon so ein ganz klares, ja, Was die da macht, das ist ja totale Spinnerei und das ist eigentlich echt peinlich, dass man sich mit sowas hinstellt, ne? Ja. Sowas gab es schon, ne? Würdest du sagen, dass dieser Uneinigkeit für dich eine größere Überraschung war, als du da hingefahren bist? Also hast du da eher eine Total. geeinte Gruppe erwartet? Also war das die größte Überraschung oder hatte ich noch irgendwas anderes mehr mitgenommen bei dieser Konferenz? Also das war schon für mich die größte Überraschung, diese riesen Bandbreite zu erleben von Leuten, die wirklich an sich einen recht vernünftigen Ansatz haben, auch total offen gegenüber den Naturwissenschaften sind, bis hin zu den Leuten, die Naturwissenschaften fundamental ablehnen und für gefährlich finden. Also diese gesamte Bandbreite war da tatsächlich vereint. Das war für mich persönlich die größte Überraschung da, ne? Die ich so mitgenommen habe. Und beispielsweise eben, dass ich da auch Gruppierungen gefunden habe, wie eben diesen hermetischen Orden, den ich da so gar nicht vermutet hätte, weil ich die so gar nicht mit Naturreligiosität in Verbindung gebracht habe, ne? Geht eher so in Richtung magische Vorstellung. Genau, also die sehen sich auch als magischen Orden an. Also sie sagte zwar, dass das Ganze so das westliche Yoga sei, versuchte sich eben dieses Label zu geben, aber auf Nachfrage gab sie also ganz klar dann auch an, dass es de facto natürlich eine magische Ordenssache ist. Wie es natürlich, das ist diese alte Diskussion, Satanismus weit von sich. Aleister Crowley ist natürlich immer so ein Problem. Sie sagt einerseits natürlich eine tolle Figur, weil den jeder kennt, andererseits wird er oft eben sehr seltsam rezipiert oder war auch ein sehr seltsamer Mensch. Also die passten für mich da irgendwie so gar nicht rein. Die saß aber auch ein Stück weit abseits und hatte auch nicht ganz so viele Gespräche, um das mal so zu sagen. Ne? Kam dir das irgendwie schon so leicht gefährlich vor oder gab es da irgendwelche anderen Sachen, die dir begegnet sind und wo du dachtest, das ist jetzt irgendwie entweder aus medizinischer oder politischer Sicht schon ein bisschen bedenklich, was da abläuft? Also sie persönlich, ihre Sache nicht unbedingt, was mir gefährlich im gesundheitlichen Sinne schon vorkam. Es gab einen Stand, es war aber auch die Außenseiterin schlechthin da, die verkaufte Bücher zum Thema Chakralphysik und integrale Psychotherapie, war nicht in der Lage, eines der beiden Konzepte zu erklären, war aber überzeugt, dass die funktionieren und dass das alles streng wissenschaftlich ist und dass das auch viel besser hilft als normale Therapien und eben witzigerweise an dem Stand mit der Konfitüre, die waren ganz radikal auch gegen die Benutzung jeglicher Art von Chemie bis hin zu Antibiotika. Und sowas finde ich immer sehr bedenklich. Das war so dieser medizinische Aspekt, wo ich bei denen sagen musste, finde ich seltsam oder finde ich gefährlich. Und dann hatte ich allerdings, habe ich das Gespräch auch immer wieder reingebracht auf diese rechtsextremen Tendenzen, die es ja geben soll in diesen germanischen Gottheitssachen, also diese Asatru-Religion. Interessanterweise habe ich dann da sprechen können, der zufällig da war, der einer aus dem Vorstand quasi des Eldar-Rings, das ist so die Vereinigung der Leute, die an diese deutsche Gottheit Asatru glauben. Und was mich gefreut hat, ist, dass alle sehr offen da auf das Gespräch eingingen und sagten, ja, es gibt immer wieder Unterwanderungsversuche der rechten Szene. So wie er es mir aber schilderte, versucht man immer, sich da klar abzugrenzen. Hinterfragt beispielsweise auch, woher Leute kommen, die dann zum Stammtisch kommen. Einer verkaufte an seinem Stand so Karikaturbücher, wo ich glaube, dass er tatsächlich keinen rechten Hintergrund hat. Ich aber nicht weiß, das Buch hieß zum Beispiel Kraft durch Freude. Und ich weiß einfach nicht, das ist aber bei mir immer so die Kernfrage, die Frage, die ich nie beantworten kann, wie kann man solche Bücher auch zweckentfremden, ne? Naja, klar. Und innerhalb dieser Szene oder der Leute, die da waren, ist das recht unproblematisch und wird das sehr selbstironisch gesehen. Ich weiß aber von so Sachen wie Jan van Helsing, dass teilweise eben die Verbreitung schon reicht, um einem Gedankengang Vorschub zu leisten, den man nicht unbedingt vertreten will. Wobei man sagen muss, generell diese germanischen Gottheitssachen sind da eigentlich dem nicht unbedingt näher als andere Spielarten. Also das Ganze, dieses Germanische ist natürlich eine Spielart von Naturreligiosität. Man muss aber schon, denke ich, ein Auge drauf haben, dass es rechte Gruppierungen gibt, die versuchen, das zu unterwandern. Ja. Was mich jetzt noch interessieren würde, also ich meine, du warst da als Außenstehender, waren da noch irgendwie andere Leute von außen, die du da gesehen hast, oder war das mehr so eine Insider-Geschichte? Das war mehr eine Insider-Geschichte. Ich habe auch danach offen gefragt und es wurde mir gesagt, also 2/3 der Leute, das sei quasi Familientreffen, ne? Man sieht sich regelmäßig zu den Konferenzen. 1/3 kommt aus Neugier oder ist eben neu dabei. Aber jetzt so völlig Außenstehende wie mich konnte ich zumindest da nicht beobachten, nein. Okay, wunderbar. Ja, Sebastian, dann danken wir dir ganz herzlich. Du hast nämlich nochmal ein neues Bild da reingegeben. Wir haben ja selber auch eher so ein Freak-Treffen erwartet und nach einem kurzen Gespräch beim Skeptiker-Stammtisch mit dir war relativ klar, dass das nicht ganz so freakig war, wie wir erwartet haben, aber nichtsdestoweniger ja interessant. Und das ist ganz lieb, dass du uns da mal so einen Einblick gegeben hast Ja, ich in danke das euch. Treffen. Ich bin immer für solche Schandtaten zu haben, weil ich denke, je weiter wir so unsere Sachen verbreiten, umso besser der Sache, aber auch natürlich für unseren jeweiligen medialen Ansatz, ne? Mit eurem Podcast, bei mir, mit meiner Schreibe. Das finde ich immer eine wichtige Sache. Genau, und wer mehr von Sebastian Bartoszek lesen will auch, der sollte sich mal das sowieso immer ganz gute Heft Skeptiker zulegen, denn in der Regel hast du fast in jeder Ausgabe einen Artikel drin, ne? Ja, jetzt mittlerweile schon. Genau. Ansonsten eine Website www.sebastianbartoschek.de, da gibt es auch immer wieder spannende Sachen im Blog. Ganz genau. Das ist eine interessante Seite und sehr schön Design bei der Gelegenheit. Ich habe mir die kürzlich auch Dankeschön. angeguckt. Vielen Dank. Und Sebastian, bis demnächst mal und vielen Dank, dass du dir die Zeit für das kurze Interview genommen hast. ja, gern geschehen, und ich wünsche euch ein schönes Wochenende, ne? Ja, dir auch. Bis dann. Danke, bis Tschüss. dann, tschüss. Ja, ist doch ganz interessant, was auf so einer Neuheitenkonferenz so stattfindet. Das hätten wir uns ja auch so Ja. nicht vorgestellt. Und das nochmal an euch der Aufruf. Jetzt habt ihr erlebt, wie das sein kann. Also wenn ihr mal auf so einer Konferenz seid oder die in eurer Nähe stattfindet oder so, dann besucht die doch einfach und schreibt uns eine Mail an info@huxilla.de und unter Umständen können wir dann daraus auch so ein kurzes Segment machen und mal darüber Ja, berichten. das wäre echt cool, weil wir können nämlich nicht überall sein. Genau, und auch sonstige skeptische Aktivitäten bundesweit. Wenn ihr da irgendwas habt, wenn ihr irgendwas erlebt habt, schreibt uns eine Mail, vielleicht kriegen wir das ja hin, über ein Skype-Interview, das dann hier in die Sendung einzubauen. So, jetzt machen wir dann erstmal Nun machen die wir weiter. Story der Woche, ganz normal, bevor wir dann auf das Thema der Woche nachher eingehen. Verflucht nochmal. Die Story der Woche. In der Story der Woche geht es diesmal um ein junges Mädchen, das heiraten will. Am Tag der Hochzeit zieht es das Brautkleid an. Es ist wunderschön mit viel Spitze und einer langen Schleppe. Und als die Braut dann in die Kirche treten soll, wird ihr schlecht und sie fällt ohnmächtig auf den Boden und stirbt. Und es stellt sich hinterher heraus, dass das Brautkleid zwar in einem großen Kaufhaus gekauft worden war von der Mutter, und die Ankäufer im Kaufhaus hatten es wiederum von einem Totengräber bekommen, und offensichtlich hatte das Kleid schon einmal eine Leiche bekleidet, und das Leichengift war in den Körper des jungen Mädchens gedrungen, und daraufhin ist es gestorben. Donnerwetter. Gruselig. Wenn man da mal nicht von einer verfluchten Hochzeit sprechen kann. So, genau. Und damit kommen wir ja dann jetzt auch endlich zum Thema Eine der schöne Woche. Überleitung. Ja, Flüche, da habe ich jetzt ganze Woche dran gearbeitet an der Überleitung. Also, Flüche als Thema der Woche geht jetzt los. Thema der Woche. Thema der Woche. Ja, heute haben wir uns entschlossen, uns mit Flüchen einmal zu beschäftigen im Thema der Woche. Dazu haben wir uns ja insgesamt erstmal 4 Flüche herausgesucht. Der ein oder andere wird die vielleicht schon kennen oder auch nicht und dadurch uns kennenlernen. Aber alle sind insgesamt weltweit unterschiedlich bekannt. Soll heißen, es gibt einen Fluch zum Theaterstück Macbeth. Damit werden wir gleich Du hast es anfangen. gesagt, du hast den Namen gesagt. Oh Ah. nein, aber du bist ja auch kein Schauspieler. Genau. Der ist vielleicht in Deutschland, ist das nicht so bekannt wie in den englischsprachigen Ländern, aber die Muster, die dahinter stecken, werden sich euch erschließen. Ihr werdet sehen, warum wir diese 4 Flüche ausgewählt haben. Und wir schildern euch erstmal vielleicht die Flüche, fangen damit an und dann machen wir hinterher mal so eine Zusammenfassung, was man vielleicht an Gemeinsamkeiten und Unterschieden da herausarbeiten kann. Und warum Flüche oder der Glaube an Flüche vielleicht auch eine ganz interessante Geschichte ist und warum wir Menschen dazu tendieren, das interessant zu finden. Und beginnen tun wir eben mit dem Fluch, der auf dem Theaterstück Macbeth lastet. Und was für ein Fluch ist denn das so genau? Ja, also du hast ja dummerweise schon ganz leichtsinnig den Namen Macbeth ausgesprochen. Normalerweise würde kaum ein Schauspieler es wagen, diesen Namen in den Mund zu nehmen, sondern unter allen, die mit dem Theater was zu tun haben, wird das Stück nur The Scottish Play genannt, damit man eben vermeidet, den Fluch auf sich zu ziehen. Es ist nämlich schon gefährlich genug, dieses Stück aufzuführen, und der Fluch besagt, dass alle, die damit zu tun haben, das heißt also die Schauspieler, aber auch andere Bühnentechniker zum Beispiel, von diesem Fluch heimgesucht werden können, dass es fürchterliche Unfälle gibt, wo auch immer das Stück aufgeführt wird, und dass die Leute sich furchtbar in Gefahr begeben. Zu tun hat das Ganze mit dem Hintergrund, vor dem es geschrieben worden ist. Shakespeare hat in diesem Stück Zauberformeln verwendet. Er lässt drei Hexen auftreten, die Zauberformeln vor sich hin murmeln. Es hat bestimmt schon jemand von euch mal die Textpassage "Fair is foul and foul is fair", ich hoffe, ich sage es jetzt richtig rum, gehört. Weiterhin ein kleines Zitat ist "Double, double, toil and trouble, fire burn and cauldron bubbles". Wer das jetzt irgendwie, wem das jetzt bekannt vorkommt, der hat das wahrscheinlich das letzte Mal bei Harry Potter gehört. Da gibt's in einem Teil, ich weiß gar nicht genau in welchem, eine Gesangsaufführung, da tritt der Schulchor irgendwie auf und da singen sie nämlich genau diese Textpassage. Naja, wie dem auch sei, also wenn man sich vor Augen führt, dass das Ganze unter dem Thema Theater-Aberglauben stattfindet, dann müsste man erstmal natürlich, wenn man an so einen Fluch herangehen wollte, schauen, gibt es tatsächlich so viele Unfälle, die damit in Verbindung zu bringen sind. Das zu untersuchen, finde ich furchtbar schwer, weil man da wirklich die ganze Aufführungsgeschichte wälzen müsste. Und man müsste es natürlich damit vergleichen, wie hoch die Unfallquote sozusagen bei anderen Shakespeare-Aufführungen ist. Ja, wobei, also der Grund, warum das ja überhaupt verflucht sein soll, den hast du ja noch gar nicht genannt. Denn dieses Zitat der drei Hexen soll ja tatsächlich aus Original-Hexen-Kodizes sein. Genau, das hat damit zu tun, dass das Ganze wahrscheinlich in die Regentschaft von King James dem I. fällt ursprünglich, und der hatte 1597 eine Demonology geschrieben, das sich also wirklich mit Hexenkraft beschäftigt, und wahrscheinlich wollte Shakespeare ihm so ein bisschen schmeicheln und hat dann versucht, wirkliche Hexenformeln zu verwenden, um dem König sozusagen so ein bisschen zu schmeicheln. Das Ganze ist aber überhaupt nicht belegt. Also unter Literaturwissenschaftlern würde man sich da sehr uneins sein, ob es tatsächlich diesen Hintergrund hat. Genau, aber das ist ja die Mär. Und dann soll bei der ursprünglichen Aufführung sollen dann, das zeigt jetzt ja auch, dass es weitergeht in diesem Tenor, tatsächliche Hexen anwesend gewesen sein im Publikum. Bei der Uraufführung, die sich furchtbar beleidigt gefühlt haben sollen und die dann gesagt haben, auf diesem Spiel soll jetzt ein Fluch lasten, und immer wenn es aufgeführt wird, soll also Schaden den Leuten zugutekommen oder Schaden passieren den Leuten, die entweder ein Stück aufführen oder die als Zuschauer sich dieses Stück anschauen wollen. Genau, also Ursprung ist in diesem Fall eine Verfehlung des Autors des Stückes. Der hat also aufgrund zu großer Hybris zum Beispiel da tatsächliche Beschwörungsformeln eingebaut und muss dafür die Strafe erleiden, wobei Shakespeare, wir wissen furchtbar wenig über ihn und sein Leben, meines Wissens nach nicht selber unter dem Fluch gelitten hat, aber die Schauspieler, die das Stück seitdem aufführen, die müssen sozusagen für diese Verfehlung leiden. Genau. Und wenn man jetzt im Internet mal nach dem Fluch von Macbeth googelt oder eine sonstige Suchmaschine bemüht, findet man also hunderte, wenn nicht tausende Internetseiten, die also von Ereignissen berichten. Und wir können euch ja mal so ein, zwei ganz prägnante Ereignisse vielleicht mal schildern, was so passiert sein soll während einer Aufführung von Macbeth. Also ein ganz prägnantes Beispiel soll ja gewesen sein, eine Art Massenpanik, die stattgefunden hat. Das ist so das bekannteste Ereignis, genau. Genau, und auch das stärkste, und das soll in Amerika in dem Fall gewesen sein. In New York, und zwar bei einer Aufführung des Astor Theaters im Jahr 1849 war das. Und da soll es so gewesen sein, dass also tatsächlich eine, Riot würde man übersetzen mit Aufstand. Mob irgendwie. Ja, sowas. Genau, mit 25 Toten. und 120 Verletzten stattgefunden hat. Es wird gesagt, das heißt also die Legende, um mal dieses Wort zu gebrauchen, sagt in dem Fall, dass das Ganze dadurch losgetreten ist, dass zwei Konkurrenzaufführungen stattfanden. Einmal in einem Theater ein berühmter Schauspieler, der Macbeth gespielt hat, und im anderen Theater der zweite. Und die Anhänger dieser beiden Schauspieler, die haben sich dann irgendwie in die Wolle gekriegt und daraufhin sind diese vielen, vielen Toten beklagen gewesen. Genau. Und der eigentliche Hintergrund sind wahrscheinlich aber dann doch eher Klassenaufstände gewesen zwischen ja sozusagen den Reichen und den Bitterarmen in Amerika zu der Zeit. Und Astor Place Theater, das war mehr so für die Reichen und für die Elite von New York gedacht. Genau, da hatten die unteren Klassen keinen Zutritt. Genau, und die wollten das Spiel dann nämlich da stürmen und wollten da also auf ihre Missstände aufmerksam machen, während dieses dekadenten Theaterstücks, wo die Reichen dann hingegangen sind, werden also zu hungern. Wir könnten jetzt noch viele, viele solcher und nicht ganz so prägnanter Unfälle schildern, die damit in Verbindung gebracht werden. Die Frage ist aber, ob sie bei näherem Hinsehen dann tatsächlich mit dem Stück verbunden werden. Also zum Beispiel gibt es auch Unfälle, die dann irgendwie nach Wochen passiert sind und die sollte man natürlich auf keinen Fall in Zusammenhang mit dem Stück bringen. Also die erste Aufgabe wäre festzustellen, ob überhaupt ein solcher Fluch existiert, ob die Ereignisse überhaupt einer Korrelation unterliegen. Und dann, sollte das der Fall sein, müsste man natürlich gucken, wie man diesen Fluch wieder los wird. Da gibt es auch furchtbar viele Methoden. Also die meisten haben irgendwie damit zu tun, dass man ein furchtbar langes Shakespeare-Zitat von sich geben muss und vor sich hin murmeln muss und dann noch andere Dinge. Man muss, glaube ich, irgendwie vor das Theater treten und dann noch andere Dinge tun, um diesem Fluch zu entgehen. Das ist also alles Teil der Geschichte. Genau. Aber woran kann es liegen? Ja, also was sicherlich einer der Gründe ist, warum immer wieder etwas passiert in Verbindung mit Macbeth, ist einfach, glaube ich, die Tatsache, dass es kaum ein Theaterstück gibt, was so oft weltweit aufgeführt worden ist wie Macbeth. Ja, das müsste man einmal gucken. Es hat natürlich wirklich eine absolute Berühmtheit und Beliebtheit. Und wenn da tatsächlich ein Fluch auf diesem Stück liegen würde, dann würde es ja irgendwann auch zur Folge haben, dass das gar keiner mehr aufführen würde. Das ist so. Und ein Stück, das sehr, sehr oft aufgeführt wird, hat ja also nicht nur sehr viele Schauspieler, die involviert sind, sondern wenn wir dann noch die Anzahl der Personen, die insgesamt mit so einem Theaterstück betraut sind, also Bühnenarbeiter, Schneider, ich hätte gesagt Kosmetikleute, wie sagt man, die Maske, sagt man im Theater. Wenn man das alles da zusammennimmt, dann hat man natürlich auch eine immens große Anzahl von Menschen. Ja, die statistisch gesehen auch mal irgendwie verunglücken können. Denen muss auch mal was passieren, das ist nun mal so. Ja. Der Tod ist ja unvermeidlich. Ein anderer Punkt ist, dass es sehr viele Kampfszenen gibt in diesem Stück. Das heißt also, es wird sehr viel gefochten auf der Bühne. Und schon zu Shakespeares Zeiten war das so, dass das tatsächlich dann auch sehr ausdrucksstark auf der Bühne auch so vorgeführt wurde, aber nicht unbedingt mit ausgebildeten Bühnenfechtern. Und da ist es natürlich so, dass solche Unfälle passieren können. Also diese Theaterwaffen, die sind zwar nicht so gefährlich wie normale Degen und Florette und was auch immer, aber gefährlich sind sie doch, wenn man sie nicht richtig handhabt. Genau. Und Brian Dunning hat in einer ganzen Skeptoid-Folge auch diesem Thema gewidmet und er kommt am Ende seiner Folge zum Schluss, dass also eine ideale Sache wäre, darüber eine wissenschaftliche Arbeit zu schreiben einer Universität. Ja, er hat furchtbar geguckt, aber gibt's noch nicht. Genau, das mal zu untersuchen und vielleicht mal einen Aufruf an jemanden hier bei uns an den Universitäten, der Anglistik oder so studiert, vielleicht sich damit mal zu befassen, wobei ich fast das für eine unlösbare Aufgabe halte, denn so viel kann man da gar nicht recherchieren und das nachzuhalten über die hunderte von Jahren, die das Stück inzwischen aufgeführt wird. Kleine Bemerkung noch, angeblich ist das mit dem Fluch wohl schon zu Shakespeares Zeiten losgegangen. Und der hat sich wahrscheinlich gedacht, even bad publicity is publicity und hat das auch gerne in Kauf genommen, dass das Ganze so ein Rochus des Mysteriösen gekriegt hat. Man muss natürlich sagen, dass manche Leute auch drauf pochen, dass das Ganze an der niedrigen Beleuchtung in dem Stück liegt. Also das Ganze ist irgendwie sehr düster auf der Bühne und dass da angeblich dann mehr Unfälle passieren können. Wobei Brian Dunning das eigentlich ganz schön beschrieben hat. Ich finde das auch recht einleuchtend. Also man kann wahrscheinlich weniger sehen, wenn man von hellem Scheinwerferlicht geblendet ist, als wenn es wirklich auch auf der Bühne so im Halbdunkel liegt alles. Wahrscheinlich können die Augen sich dann eher dran gewöhnen und man sieht eigentlich mehr, als wenn man so total geblendet ist. Aber das ist auch nur so eine Theorie, da müsste man eigentlich noch ein bisschen mehr dahinter gucken. Das zeigt ja auch die Inkonsistenz dann, dass man eben weiter forschen müsste letztendlich. Genau. Aber ein ganz bekannter Fluch, und wer sich mit Schauspiel beschäftigt, wird das sicherlich auch kennen. Kommen wir mal zum zweiten Fluch, mit dem wir uns heute befassen wollen, und zwar das verfluchte Gemälde. Ja. Ein Bild, das den Titel trägt, Hands Resist Him. Genau, das müssen wir unbedingt auch ins Forum stellen. Klar, damit ihr euch das anschauen könnt. Das Bild ist von einem Maler namens Stoneham. Bill Stoneham, der das Bild in 1972 gemalt hat, im Jahr 1972. Und vielleicht ganz kurz an dieser Stelle eine Beschreibung des Bildes. Es zeigt letztendlich Bill Stoneham selber als fünfjährigen Jungen, der etwas ernst reinblickend sozusagen vor einer, ich würde sagen, Terrassentür sieht das ungefähr aussteht. Ja, so aus Glasscheiben zusammengesetzt. So Butzenscheiben würde man glaube ich dazu sagen. Ne? Mhm. Neben ihm steht ein Mädchen, was kleiner ist als er, ein Kopf kleiner. Und wenn man genau hinguckt, sieht man, dass es eher eine fast lebensgroße Puppe ist. Nebenbei bemerkt, ich finde Puppen grundsätzlich total gruselig. So. Vor allem so Mädchenpuppen. Boah, schrecklich. Und an den Butzenscheiben sieht man also von hinten so Hände, die sich an die Scheiben drücken. Also das Bild. Wobei der Rest also im Hintergrund schon im Dunkeln liegt. Also man sieht wirklich nur aus dem Dunkeln heraus so diese Hände an der Scheibe. Also das Bild als solches hat auf alle Fälle schon mal ja, weiß ich auch nicht. Es wirkt ein bisschen merkwürdig, wenn man sich es anschaut. Mhm. Da gibt's jetzt also dann wirklich auch eine wieder sehr schöne Geschichte darum, dass dieses Bild verflucht sein soll. Was hat's denn damit auf sich? Ja, das Ganze dreht sich um eine eBay-Auktion. Also das Ganze ist irgendwann mal bei eBay gelandet, das Bild. Und ich glaube, nachdem es in einem alten, was war's, Fabrikgebäude entdeckt worden ist. Ja, oder Hinterhof, irgendwie sowas. Ja, irgendwie sowas, genau. Und dann ist es auf jeden Fall zu einer Versteigerung gekommen. Und die Leute, die das versteigert haben, haben also diese mysteriöse Story von dem Fluch gleich mitgeliefert. Nämlich, dass die dargestellten Charaktere, also vor allen Dingen diese Puppe und der Junge, das Gemälde verlassen würden und den Raum betreten würden, in dem das Bild hängt. Und dass es zum Beispiel Beweise dafür gibt, dass das Bild sich auch verändert unter Umständen, dass die Figuren ihre Haltung verändern und dass das Mädchen den Jungen mit einer Pistole bedrohen würde und ähnliche Dinge mehr. Genau, denn im normalen Zustand hat das Mädchen irgendwas in der Hand, man kann nicht genau erkennen und dann soll das also eine Pistole sein. Und das alles hat sich also bei eBay alles weiter gesteigert. Das hat dafür gesorgt, dass der Preis dieses Gemäldes von angesetzten $199 auf weit über $1,000 oder $1,025, nicht weit, aber $1,025 immerhin angestiegen ist. Und angeguckt haben sich diese Auktion ungefähr 30.000 Leute, beziehungsweise wurde das Ganze 30.000 Mal angeklickt. Und das wurde dann noch so ausgeschmückt, dass Personen, die dieses Bild sehen, das ging dann sogar so weit, dass das im Internet der Fall ist, dass also Personen, die sich das anschauen, sich krank fühlen, dass es ihnen schlecht geht und dass das also verstörend ist und so weiter. Genau, und es wurde auch berichtet, dass also Leute, die sich dann die Auktion ausdrucken wollten, das haben dann immer die Versteigerer immer noch mit reingeschrieben, dass das Blatt im Drucker jedes Mal zerrissen ist, wenn das Blatt gedruckt werden sollte. Und irgendwie viele verrückte Geschichten, die dann die Versteigerer immer noch mit drunter gesetzt haben in dem Text zu der Auktion. Und das hat am Ende sogar, hatten sie dann immer noch so einen Disclaimer drunter gesetzt, dass sie also für keinerlei Schäden oder sonstige Dinge, die durch das Bild entstehen, wenn man es denn dann kauft, verantwortlich seien. Also um an dieser Stelle vielleicht schon mal unserer Schlussfolgerung vorzugreifen, das ist äußerst geschickt gemacht, muss ich ehrlich sagen. Von den Leuten, die das verkauft haben. Es war irgendwie ein kalifornisches Ehepaar oder genau, so. Genau. Was sagt denn der Maler selbst zu dem Bild? Ich glaube, er hat den Jungen, also das sagtest du ja schon, als sich selbst porträtiert oder sich selbst als den Jungen porträtiert. Dann hat er gesagt, diese Hände, die da im Hintergrund zu sehen sind, das sind ja andere Leben, die möglich wären, andere Möglichkeiten. Die Glastür selber ist eine Pforte zwischen der Traumwelt und der wirklichen Welt und die Puppe wäre seine Führerin eben durch die Traumwelt. Genau, oder eingebildeter Freund, ja, der dann als Führer durch die Traumwelt letztendlich hin. Und er selber hat aber gar nicht irgendwas ganz Dramatisches sich dabei gedacht, sondern hat dieses Bild gemalt. Er ist bei Stoneham, hat auch für Computerspiele gearbeitet, hat zum Beispiel bei der Firma gearbeitet, die das Computerspiel Myst erzeugt hat. Was. Da war er Grafiker auch dabei. Also insofern Hat er selber da gar nicht so viel reininterpretiert, aber bei diesem Fluch kann man natürlich sagen, cui bono, es ja, hat zunächst mal dem Ehepaar genützt, also wem hat es genützt? Dem Ehepaar, die das Bild verstellt haben. Auf jeden Fall. Und er selber verkauft ja inzwischen Drucke seines Bildes auch. Ja, und er hat sogar noch eine Fortsetzung gemalt, ne? Resistance at the Threshold. Genau. Ist dann die Fortsetzung, die die Person beziehungsweise ihn selber vornehmlich erstmal 40 Jahre später zeigt, also als alten Mann wieder vor der gleichen Glastür und so weiter und so fort. Die Puppe ist inzwischen schon so ein bisschen auseinandergefallen, also wer sich das da mal anguckt, die hängt irgendwie so in der Luft, glaube ich, und das Gesicht ist auch nicht mehr so richtig. Also finde ich ganz nett, aber ich finde es irgendwie nicht mehr so spannend wie das erste Bild. Also man muss schon sagen, dass das erste Bild schon so ein bisschen gruselig ist. Es wirkt komisch und es spricht wahrscheinlich irgendwelche inhärenten Unwohlseinsgefühle, die jeder in uns trägt, an. Diese Unsicherheit der Hände aus dem Schatten. Mhm. Bei dir ist es dann die Mädchenpuppe, die große Mädchenpuppe, ja, die dir Angst macht. Und ich finde, der Junge guckt auch so ein bisschen verstörend. Bill Stoneham hat dann hinterher noch solche Sachen gesagt, die ich auch ein bisschen weit hergeholt finde, aber die natürlich auch zu der ganzen Marketingstrategie passen, dass Maler oder Künstler im Allgemeinen mit dem kollektiven Unbewussten verbunden sein und irgendwie dann ein Gespür dafür haben, irgendwie was aus diesem kollektiven Unterbewusstsein herausfließt und in den Pinsel in seinem Fall und dass er das dann irgendwie darstellt, so ein bisschen verschwurbelt. Ja, und zitiert dann auch noch Jung irgendwie. Ja, genau. Dass sie da irgendwie Zugang hätten, die Künstler und so weiter. Gut. Aber das ist also der zweite Fluch dieses Gemäldes und es ist dann auch tatsächlich berichtet worden, dass Leute, die das Bild dann hatten, glaube ich, ein Mädchen hätte dann berichtet, dass die beiden Kinder aus dem Bild rausgekommen seien. Mhm. Und das Mädchen wollte also nicht mehr, dass es im Kinderzimmer bei ihr hängt. Also ehrlich gesagt, ich würde auch nicht wollen, dass das in meinem Kinderzimmer hängt. Genau. Dann hängen wir das nicht in dein Kinderzimmer. Nein, machen wir nicht. Kommen wir mal zum dritten Fluch. Die Zeit schreitet rasend voran. Oha. Das ist jetzt auch ganz bekannt, kennt jeder, nämlich der Fluch des Pharaos Tutanchamun. Kleines Zitat, bevor wir einsteigen. Der Tod kommt auf schnellen Flügeln zu dem, der das Grab des Pharao berührt. Ja, so soll es ja drin gestanden haben im Grab. Genau. Und Howard Carter und Lord Carnarvon, die Grabruhe gestört haben, die haben natürlich einen furchtbaren Zorn des Pharao auf sich gezogen. Und alle, die mit der Grabung zu tun hatten, sind in kürzester Zeit gestorben. Selbst der Kanarienvogel, der da irgendwie von Howard Carter noch mit dabei war oder wie auch immer. Auf jeden Fall schrecklicher Fluch. Und schließlich haben wir diesem Fluch auch solche Filme wie Die Mumie zu verdanken. Ne? Ja, und ein Hund ist doch auch von dem Film. Ja, das war der Hund von Lord Carnarvon, der in der Stunde, in der sein Herrchen starb, auch nochmal gejault hat und dann selber verstorben ist. Und der Strom fiel aus. Der auch. In ganz Kalbe. Genau. Mhm. Ja, was sagen wir denn dazu? Also eigentlich müsste man das Ganze umkehren. Dieser angebliche Fluch, das war im Grunde genommen eine ganz gesundheitsfördernde Auswirkung auf alle Teilnehmer, weil die nämlich alle erstaunlich alt geworden sind. Also wenn man da mal genauer hinguckt, dann haben die alle noch sehr lange gelebt und sind sogar in höherem Alter gestorben, als es statistisch da irgendwie der Fall gewesen wäre. Ja, also die haben also alle schon jenseits der 70 erreicht. Genau. Natürlich sind auch einige gestorben, das ist so. Also Lord Carnarvon ist tatsächlich gestorben. Der ist ungefähr ein halbes oder 5 Monate nach dem ganzen nach den Ausgrabungen an einer Infektion gestorben, das stimmt schon. Aber es gab zum Beispiel einen britischen Sergeant, Richard Adamson, der hat also 7 Jahre lang im Pharaonengrab geschlafen, um es zu bewachen, damit keiner was klaut, und hat dabei immer Grammophonmusik gehört. Aida zum Beispiel. Der hat also 57 Jahre nach dem Öffnen des Grabes immer noch gesund und munter gelebt. Also dem hat es eigentlich ganz gut getan. Ja, und der sagte was ganz Interessantes. Er sagte nämlich, dass das mit dem Fluch uns ziemlich gelegen kam, weil das nämlich Grabräuber abgehalten hat. Das hat ihm seinen Job dann, glaube ich, ein bisschen erleichtert. Denn die Inschrift soll so gar nicht drin gestanden haben. Auf keiner Kartusche. Nee. Und sie haben dann auch nicht wirklich widersprochen, als die ganzen Medien darüber berichtet haben. Also insofern ist da nichts dran. Und abschließend vielleicht an der Stelle, weil das auch immer wieder durch die Presse geistert, dass also irgendwelche Schimmelpilze... Nee, habe ich auch lange Zeit gedacht, ist aber auch nicht. ...da in diesem Grab drin gewesen sind, die dafür gesorgt haben, dass dann die Leute eine Vergiftung dieser Schimmelpilze bekamen und dann daran letztendlich dann gestorben sind. Und das ist also völlig widerlegt, denn so lange können gar keine Schimmelpilze in so einem Grab überleben. Und da hat auch der Marc Benecke nochmal einen Artikel drüber geschrieben, das können wir dann auch nochmal verlinken, wer das im Detail lesen will, was da mit diesem Asparagili-Pilzen auf sich zu tun hat. Also damit ist auch nicht dieser Fluch zu erklären. Ja, vielleicht kleine Randnotiz noch, dieses Zitat, was ich am Anfang gebracht habe, das ist dann Teil einer Geschichte, eines Romans von einer Autorin, deren Namen ich jetzt gerade im Augenblick nicht finde, den wir aber nachliefern können, die hat das Ganze in eine schöne Story verpackt und hat dann eben auch diesen Fluch geprägt. Es gibt solche Flüche tatsächlich in ägyptischen Gräbern oder man hat sozusagen ähnliche Formeln gefunden, aber selten im Grab eines Pharao und schon gar nicht in dem von Tutanchamun, sondern eher so in Gräbern von Privatleuten. Genau, und der Tod auf schnellen Flügeln ist nämlich aus der Feder der Autorin Minnie McKay, genau, die unter dem Pseudonym Mary McCorelli unter anderem eine gespenstische Mumiengeschichte verfasst hat. Und aus einem ihrer Werke stammt eben dieses Zitat und das haben die Medien dann aufgegriffen. Das passt einfach sehr gut in den Kontext insgesamt. Also Fluch der Mumie hatten wir eigentlich mal überlegt, darüber eine eigene Folge zu machen und haben jetzt inzwischen festgestellt, das lohnt sich gar nicht, weil das gar nicht abendfüllend genug ist. Vielleicht können wir das nochmal ein bisschen weiter schildern, die ganze Story, aber an sich ist das hiermit schon eigentlich beantwortet. Wir haben noch einen letzten Fluch uns rausgesucht, das ist nämlich der berühmte Hope-Diamant, dieser riesige, genau, blaustrahlende Diamant. Und auch um ihn herum rankt sich die Geschichte eines Fluches, Alexa. Ne? Ja, genau. Und zwar soll dieser Diamant eigentlich ein Auge gebildet haben an einer Statue, und zwar an einer Statue der indischen Gottheit Vishnu. Und als dieses Auge gestohlen war, hat diese Gottheit natürlich den ihr Auge verflucht. Und daraufhin hat es also furchtbare Todesfälle durch die Geschichte hindurch zufolge gehabt. Und jeder, der das Ding mal besessen hat in der einen oder anderen Form, der musste mit schrecklichen Unfällen rechnen. Genau, also es gibt verschiedene Quellen. Der eine sagt Vishnu direkt, der andere sagt dann einer der Diener, genau, von Vishnu. Genau, also genau. Verschiedenste Quellen. Also grundsätzlich aber eine indische Gottheit oder der Diener einer indischen Gottheit sollte diesen Diamanten als Auge gehabt haben. Und dann geht es also los, eine Geschichte durch die französischen Könige. Ja genau, damals noch war der Stein noch benannt The French Blue und ist dann vermutlich irgendwann mal zweigeteilt worden. Und ein Teil ist dann auf vielen, vielen Umwegen. Also erstmal, natürlich sagtest du, die französischen Könige hätten ihn besessen, also Ludwig der 14., 15. und 16. meine ich. Dann irgendwann ist er in England gelandet bei George dem 4. und dann ist er irgendwie nach Amerika gekommen und war dann zum Beispiel bei einer recht vermögenden Privatdame, die das Ganze gekauft hat und ist dann irgendwann mal im Smithsonian gelandet. Genau, also der Diamant soll also dafür gesorgt haben, dass die Besitzer entweder völlig verarmt gewesen sind, also in den finanziellen Ruin getrieben worden sind oder an schlimmen Krankheiten gestorben sind. So soll zum Beispiel Louis der 14. an den Pocken gestorben sein. Was schon mal Quatsch ist. Kurz nachdem er ihn erhalten hat. Genau, das stimmte nämlich aber gar nicht, dass er daran gestorben ist. Also auch da wieder, jeder Besitzer sollte also furchtbares Unglück ereilen und ja, heute liegt der Hauptdiamant der Vollständigkeit aber im Smithsonian Institute in Amerika seit über 50 Jahren inzwischen. Wird er da ausgestellt, ist da sehr, sehr beliebt und gut, man konnte sich jetzt sauber streiten, ob die Wirtschaftskrise in Amerika jetzt dem Hauptdiamanten geschuldet ist, oder? Ja, das wahrscheinlich, das ist eine sehr gute Erklärung. Also wahrscheinlich hat das Ganze mit diesem Fluch seinen Ursprung in den Zeitungen. Also es ging wohl los in Neuseeland 1888, da erschien ein Artikel über den Hauptdiamanten und seinen angeblichen Fluch und dann zog sich das immer weiter durch die Medien. Es wurde immer ein bisschen was dazu erfunden. Und im Prinzip kam das manchen Besitzern auch gar nicht so ungelegen, dass das Ganze verflucht war. Zum Beispiel, als diese Privatinvestorin den Stein kaufen sollte, da hat ihr der Verkäufer schon den Fluch mitgeliefert und wollte das Produkt sozusagen noch ein bisschen interessanter machen und die Dame zum Kauf bewegen. Genau, das hat ja dann auch was Mystisches, was Spannendes. Also der verfluchte Diamant, und man denkt dann immer, ich setze mich über den Fluch hinweg. Ja, genau. Ist natürlich ein preistreibenderes Element natürlich. War das dabei nicht sogar so, dass ein Museumsmitarbeiter im Smithsonian irgendwie einen Schlaganfall auf den Fluch des Diamanten zurückführen lassen wollte und dann irgendwie geklagt hat oder so und die Klage ist dann abgewiesen worden, weil dann schon die Geschichte mit dem Fluch irgendwie nicht mehr so gezogen ist? Oder haben wir das jetzt, verwechselst du das jetzt mit irgendeinem Pharaonen-Totenmaske? Ich weiß es nicht. Das stimmt, das kann auch sein, dass ich das verwechsle. Man kriegt die Flüche ja auch irgendwie durcheinander. Also eins von beiden. Ich glaube, es war eher eine Totenmaske aus Ägypten und der Mitarbeiter. Ja, aber die Geschichten ähneln sich doch sehr, wie man jetzt gesehen hat. Und ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass das Dinge sind, die über die Zeit immer mehr ausgeschmückt werden, an denen aber nichts dran ist. Ach so, zumal man natürlich noch sagen muss, man hat hinterher dem Namensgeber, also dem Hope, oder Mitglied der Familie Hope, der den Stein zuerst gekauft haben soll. Ich meine, war Francis Henry, ich weiß es nicht mehr, nachgesagt, er hätte den direkt aus Indien gekauft. Das ist natürlich auch Quatsch. Der Stein ist schon im 17. Jahrhundert aus Indien quasi ausgeführt worden und hat dann eben sein Eigendem entwickelt. Genau. Jetzt müssen wir uns natürlich mal fragen, welchen Zweck haben denn Flüche? Also warum dichtet man Gegenständen oder einem Feier dem Theaterstück eher einen Fluch an? Was will man denn damit bezwecken? Warum tun Menschen das? Das ist natürlich jetzt wieder die interessante Frage, die wir uns natürlich auch gestellt haben. Und wir haben da auch versucht, mal so ein, zwei Antwortmöglichkeiten zu finden. Also ich finde, man sieht schon so ein, zwei Gemeinsamkeiten bei allen Dingen, die wir jetzt besprochen haben. Also Shakespeare, der vielleicht so ein bisschen Publicity haben wollte mit seinen Hexen. Dann natürlich diese berühmte eBay-Auktion, die unglaublich viel Geld für so ein normalerweise für $200 gehandeltes Bild bringt. Dann natürlich der Hope-Diamant, der mit seiner interessanten Geschichte dann vielleicht noch mehr Kunden anlockt. Und das Grab des Tutanchamun, das sowieso schon fantastisch war, aber noch um eine Geschichte bereichert worden ist. Und vielleicht auch, dass der Fluch da ein paar Grabräuber abgehalten hat. Genau, also das eine ist so die Cui Bono-Frage, wem nützt so ein Fluch? Das hast du gerade gesagt. Das zweite ist, das passt auf das Gemälde nicht, aber auf die drei anderen Geschichten passt das sehr gut, auch so eine moralische Komponente. Denn wenn wir uns jetzt die Erklärung der Flüche anschauen, das machen wir zum Abschluss noch einmal ganz kurz. Shakespeare soll also sich bei den Hexen bedient haben, unlauter, soll dort wahre Zaubersprüche geklaut haben. Das haben sie ihm übel genommen, er ist verflucht worden. Also das sollte man nicht tun, mit Magie herumspielen. Beim Fluch des Pharao hat man ein Grab geöffnet und letztendlich ja auch ausgeräubert und die Sachen ausgestellt. Also auch das eher moralisch verwerflich. Steht in Deutschland heutzutage unter Strafe, ein Grab zu öffnen. In Ägypten hat man das im großen Stil getan. Und beim Hauptdiamanten wäre es dann letztendlich als Begründung, dass man das Auge einer Götterstatue entfernt hat. Nur der menschlichen Gier wegen. Genau, also das ist so die zweite Komponente. Bei dem Gemälde passt das nicht wirklich. Da ist es wahrscheinlich eher wirklich eine Tatsache, dass der Fluch jemanden genützt hat. Aber bei den drei anderen Geschichten ist das sicherlich auch eine Komponente. Bei vielen anderen verfluchten Gegenständen passt entweder das eine oder das andere sicherlich sehr, sehr gut. Ja, wir könnten die Reihe also noch endlos fortsetzen. Also diejenigen, die jetzt sagen irgendwie, aber warum habt ihr denn das Auto von Franz Ferdinand dem Ersten und den Porsche Spider von James Dean nicht behandelt, könnte man auch alles noch machen, könnte man noch mal irgendwie eine eigene Folge dazu machen. Aber die Prinzipien sind sicherlich ähnlich gelagert. Also wenn ihr da Interesse habt, dass wir noch mal ein paar Flüche behandeln, irgendwann Flüche Teil 2, dann schreibt einfach eine Mail an die bekannte Adresse. Und dann können wir sicherlich nochmal eine zweite Folge machen. Heute ging es uns einfach mal kurz darum, ein paar Bekannte zu schildern und dann zu sagen, was dahinter steckt. Also eine Mischung aus Moralvorstellungen, einer gewissen Gier und Faszination. Genau. Wow. So viel zum Thema Flüche. Und jetzt müssen wir natürlich noch die Story der Woche aufklären. Die Auflösung. Sag uns doch mal, ob die Braut wirklich an Leichengicht gestorben ist bei ihrer eigenen Hochzeit oder eher doch nicht. Ja. Also es handelt sich tatsächlich um eine moderne Sage. Viele haben es sicherlich schon geahnt. Man findet das Ganze zum Beispiel in dem Buch Der Rattenhund von Fischer und aber auch bei Bredenich zum Beispiel. Und das hat natürlich zwei sehr interessante Topoi zum Inhalt, nämlich einmal die Braut, die bei der Hochzeit stirbt. Das ist ja ein sehr tragisches und sehr verbreitetes Bild, das man oft in Filmen, Büchern und ähnlichen Dingen findet. Und zum anderen das Thema Leichengift und die Frage, kann man am Leichengift, das über ein Kleid auch noch übertragen wird, in dem Fall, kann man daran sterben? Und die Antwort heißt natürlich, nein, kann man nicht. Leichen per se sind erstmal nicht giftig. Ja. Und das ganze Thema Leichengift, das ist sowieso ein sehr mythisch angehauchtes und hat wahrscheinlich seinen Ursprung in zwei Theorien aus dem 19. Jahrhundert. Und zum Beispiel heißt es dort, dass Leichen direkt nach dem Tod oder dass Menschen direkt nach dem Tod, also als Leiche, unrein sind und dass diese Fäulnisgerüche, die man da unter Umständen wahrnimmt, nicht nur ekelerregend sind, sondern auch höchst gefährlich. Tja, und wenn das so wäre, dann würden sicherlich die Menschen nicht Karnivor leben, das heißt kein Schwein und kein Rindfleisch essen, weil wenn Fleisch sofort nach dem Tod giftig wäre, könnten wir uns keine Schnitzelchen oder Würstchen oder sonstige Dinge auf dem Grill legen. Also so insofern, das widerspricht dem, und da ist das Schwein dem Menschen einfach sehr ähnlich und auch gar nicht anders. Genau. Habe ich eben 19. Jahrhundert gesagt oder 18.? Ich meinte natürlich 18. Also 1700, schlag mich tot. So, genau. Genau. Ja, dann haben wir eine, glaube ich, wieder Maxi-Folge heute beendet. Wollen euch auch gar nicht lange quälen, nur noch ganz kurz der Hinweis, wenn euch das gefällt, was wir tun, dann könnt ihr uns jetzt neuerdings flattern auf unserer Homepage. Wem Flatter nicht sagt, der braucht nicht auf die Homepage gehen. Wer selber bei Flatter ist und sagt, das unterstütze ich, klickt einfach mal drauf und vielleicht revanchiere ich mich auch. Ich bin ja auch eigentlich relativ fleißig im Verteilen. Und wenn ihr Fragen, Anregungen oder sonstige Dinge habt, dann einfach an info@huxilla.de das richten, oder wenn ihr jetzt, wie gesagt, irgendwo unterwegs wart und darüber mal einen Erlebnisbericht abgeben wollt. Und ansonsten bleibt uns immer her damit. Anderes übrig, als euch eine schöne Woche zu wünschen. Bis nächsten Sonntag und immer schön skeptisch bleiben. Ciao. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@huxilla.de, und wenn ihr mögt, dann bewertet uns auch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die wir zur Verfügung haben. Huxilla ist eine Record Show Production aus dem Jahr 2011.